da sang ich meistens traurige Lieder, lauter Probleme in düsterem Moll. Doch seit ich dich kenne, wächst die Freude am Leben, du machst mich hoffnungsvoll. Ist ein Kunstwerk von dem Meister vollendet. Du bringst es mir bei, dass ich mitsingen kann. Und wenn ich im Eifer den Ton mal verfehle, dann störst du dich nicht daran. Mein Fehler nicht.